ist das Jahr der Schweine und dieses Jahr wird lang. Es zieht durch unsere Städte dieser Schweinegestank. Die, die uns jetzt verfolgen, verstehen ihr Geschäft. Weh dem, der jetzt noch sorglos und ohne Waffe schläft. Mancher wird uns verraten, sei wachsam, wo du bist. Wir müssen überleben, kämpfen mit aller List. Flieh in die Katakomben, ehe du dich fangen lässt. Am Bahndamm wird jetzt mancher unter den Zug gehetzt. Doch auch das Jahr der Schweine wird einmal enden dann. Dann bricht der rote Morgen der endgültigen Zeit an. Dann bricht der rote Morgen der endgültigen Zeit an. Und darum lasst uns feiern, auch vor der Feierzeit. Und sollten uns auch stärken an unserer Einigkeit. Ach, wär das bloß so weit.